And so it seems I will see you once again in my dreams. It's sort of strange, you only haunt me when I'm trying to leave you behind. Why you always make me a liar when I'm trying to tell the truth? Why you always make me a liar when I'm trying to tell the truth? Jesus, she's a good girl, I don't wanna rule. The whispering in the middle of the morn, liquor rests upon your words, but still in my slow beating heart, I'm not ashamed. Oh, maybe I, in the rising call me a liar when I'm trying to tell the truth. Why you always call me a liar when I'm trying to tell the truth? Jesus, she's a good girl, I don't wanna rule. Jesus, she's a good girl, I don't wanna rule. Jesus, she's a good girl, I don't. Jesus, she's a good girl, I don't wanna rule. Jesus, she's a good girl, I don't wanna rule. Jesus, she's a good girl, I don't wanna rule. Jesus, she's a good girl, I don't wanna rule. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Herzlich willkommen zum Sunday Service mit einem Haufen neuer Musik, wie immer natürlich. Eben gerade hörten wir Andy Scharf, ein junger Singer-Songwriter aus Kanada, der eine ganz tolle Platte veröffentlicht hat mit dem Titel The Bearer of Bad News. Und darauf klingt er ja wie der gute alte Elliot Smith, ganz reduziert und mit Gitarre und Gesang. Das dann mal relativ, traurig, desillusioniert rübergebracht, aber trotzdem eine Platte, die so ein bisschen nicht fröhlich stimmt, aber so ein bisschen Licht am Horizont sehen lässt. Wir hörten gerade den Song Jesus, She's a Good Girl. Tolle Platte hier übrigens, kann ich jedem von euch nur wärmstens empfehlen. Andy Schauf war das. Es gibt heute Musik unter anderem von Robert Foster, der ehemalige Kopf der Go-Betweens, in einem neuen Soloalbum. Dann ist Rosie Plain dabei, Mac DeMarco. Es gibt was Neues von Richard Hawley, dann ziemlich viel Krachiges von Health und hier kommt Kay Flay. Need to find the center, at least that's what my ex says. Told me to remember, just because you sin, shit that don't make you a sinner. Know a couple sad songs, play them on my fender. Find something to light up, sleep under the embers. Stressed and indecisive, might have lost my temper. Message in a bottle, but it got returned to sender. Gave a guy my number, but then I acted funny. Meanwhile, I waited all summer for the motherfucking subway. Now my legs are getting numb, I wonder if somebody loves me. Smoke, I'd like to bum one, won't be feeling nothing. What I gotta figure, if it hurts, is it worth it? Been acting mental, say I'm too impulsive. Need to slow my tempo. Handle full of vodka, mixed it with some Red Bull. Started feeling nauseous from my daddy puffed a menthol. I would do whatever, whenever, if you said so. Won't forget your birthday, but I'm a fucking mess though. Even at my worst, well, kinda like the best though. Think of where I started, took it to another level. Yeah, I got visions of us getting into trouble, man. That shit tastes just like cinnamon, and now I'm seeing double. Hold on, give me just 1 minute, pat my shit into a duffel. Drive me far enough, and I'll admit I love you. What I gotta figure, if it hurts, is it worth it? Gotta borrow some. We go higher, we go higher. New mistakes when tomorrow comes. We go higher, we go higher. Said too much and I went too far. We go higher, we go higher. Down on luck, well that's all we are. We go higher, we go higher. Turn It Around, ein Song von Kay Flay. Im wirklichen Leben heißt sie Christine Flaherty, kommt aus San Francisco und hat gerade eben mit Live as a Dog ihr Debütalbum veröffentlicht, welches ziemlich beachtlich gute Songs enthält. Bei einigen klingt sie manchmal wie die ganz frühe M.I.A., bei anderen wieder ein bisschen nach anderen Stilen. Also ziemlich ein Mischmasch, den man hier drauf hören kann, aber auf jeden Fall gut gemacht. Das ganze Kay Flay war das gerade. Die nächste Band, vier Jungspunde aus England, zwei Brüderpaare, die sich The Jug nennen, The Jugs. Es gab mal eine Band namens Jack, aber The Jugs, ich glaube nicht, dass die daran angelehnt sind, auch damals Briten, die allerdings auch schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren Musik gemacht haben. Die hier sind eine Generation jünger, vielleicht sogar auch zwei Generationen und haben eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Die Pop Music. Music dabei mit Z geschrieben, mit K hinten, also nicht unbedingt die englische Schreibweise. Ja, aber ihre Musik trotzdem englisch ungestüm. Hier kommen sie mit Foreign Films. Recollection of the view. Said I was taken by the way she broke into that party. So we tied ourselves together with fickle hearts. But 500 miles away, you're still my sweetheart. Yeah, you do it every day. It'll be alright. It'll be okay. It's just one cheap night and one mistake. No. If you were kids, I'd share my lunchbox with you. You never have to ask. If we were older, I'd take you to Luxembourg. Show you my favorite stuff. Jacks hörten wir, oder The Jugs, wie man sie ausgesprochen werden möchten, mit ihrem Song Foreign Films. Das Album Die Pop Music ist ziemlich lässig, kommt es daher mit einer entspannten Attitüde und vor allem der Gesang sehr dahingerotzt. Das hat man lange nicht mehr gehört, vielleicht zuletzt bei den Debütalben von Art Brew, beim ersten Album der Libertines oder vielleicht auch bei den Vaccines. So unbekümmert klingen hier die vier Herren aus Bristol. Die Pop Music heißt ihr Debütalbum. Erschien übrigens bei dem Label vom Libertines-Schlagzeuger Gary Powell, der hat ein Label Steuerabschreibung Modell mit dem Namen 25 Hour Convenience Store, und das Album hier von The Jacks ist dort erschienen. Und wir hören nochmal rein mit dem wirklich hervorragenden Song This Is England. Like a cool you or so. This is England. Das waren The Jugs vom Album Die Pop Music, die auf jeden Fall nicht tot ist, sondern eigentlich mit neuem Leben wieder erweckt wird. Ich schätze mal, diese Band hat eine große Zukunft, wenn sie sich nicht verheizen lassen, sondern irgendwie, ja, klein, sag ich mal, bleiben und so nach und nach vielleicht größere Hallen bespielen und nicht gleich irgendwie gucken, dass sie den Mega-Durchbruch schaffen. Ja, Musik aus England. Die nächste Band wiederum kommt aus den USA. Heißen, ja, wie heißen sie eigentlich? Sie haben sich verschiedene Namen überlegt, immer mit den Initialen GT, also Green Teeth zum Beispiel oder Get Trine oder auch Ghost Traveler waren dort im Gespräch. Dann haben sie sich geeinigt, einfach nur sich GT zu nennen, also wie die Initialen. Drei Herren, schätze ich mal, die hier Debütalbum Beats Misplaced gerade eben veröffentlichen, klingen bei einigen Songs in der Mischung aus Husker Du, die, sag ich mal, Psychedelik für sich entdeckt haben. Zum Beispiel hier bei dem Song Rails. Ich glaube, dieser Husker Du-Verweis, der ist in diesem Fall wirklich mal gerechtfertigt. Zumindest was den Gesang hier betrifft bei GT. Also GT mit so ein paar Strichen noch rechts und links davon. Ja, ist wahrscheinlich momentan in, so ein bisschen kryptische Zeichen in seinen Namen einzufügen. Beats Misplaced heißt das Album dieser Band und Rails gerade eben der Song, den wir hörten. Paul Smith kennt ihr alle als Sänger von Maximo Park. Der hat jetzt gerade mit einer anderen Band, Paul Smith and the Intimations, eine Platte veröffentlicht, mehr so eine Art Soloalbum wahrscheinlich. Davon hier der Song Fluid Identity. This is not- Smith klingt auch immer, wie er halt klingt, als Sänger von Maximo Park und hier in diesem Fall als Sänger von Paul Smith in The Intimations. Fluid Identity, das Ganze von seinem Album Contradictions, gerade eben frisch erschienen. The Psycho Sisters, ist ja schon mal ein komischer Name, das sind Susan Cousel und Vicky Peterson. Die haben schon in verschiedensten anderen Zusammenhängen jahrelang Musik gemacht, aber jetzt das erste Mal zusammen sozusagen eine Platte veröffentlicht. Up on the Chair, Beatrice heißt dieses Werk und da haben sie, sag ich mal, Schätze rausgeholt, die teilweise auch schon locker mal 20 Jahre alt sind, aus der Schatzkiste ihres Songwritings sozusagen und in so einem, ja, Indie-Pop, sag ich mal, Schrägstrich Rock-Amerikaner Kleid gepackt und ja, wie das anhört, wie sich das anhört, das hören wir hier mit dem Song Heather Says. Hier kommen die Psycho Sisters. Heather says that each of us here is allowed just one friend and just one friend alone. That's what best friends are for. Heather says that any among us who think that it's better to have three or four better change their mind. Things in class, but she never never gets blamed. And I'd wager already this week about 15 more kids have been framed. And of course one would never dare tell on dear Heather, dear Heather. Screaming and red and in screaming and red. And of course one would never dare tell on dear Heather, sweet Heather. Ah, Heather must be first in hopscotch, and when we play tag she is it. Ah, soon things will change cause the kids, especially Margaret, are sick of it. And even I myself think that it's cruel that everything Heather says goes at our school. Everything Heather says goes at our school. Das waren die Psycho Sisters mit Heather Says. Die Psycho Sisters, wie gesagt, sind Vicky Peterson und Susan Cousel. Susan Cousel hat schon in ihren Kinderjahren in so einer Familienband mitgespielt mit ihren fünf Brüdern und ihrer Mutter, war damals schon so ein Kinderstar. Im Alter von 8 Jahren, das war in den 60ern irgendwann, hat sie mit diversen anderen Damen die Bangles gegründet, legendäre Band. Und jetzt, wie gesagt, als Psycho Sisters unterwegs. Das Ganze von ihrem Album Up on the Chair, Beatrice. Ja, und die nächste Band, das sind Low. Alan Spohawk und Mimi Parker mit ihrem neuesten, mit ihrem 11. Album Ones and Sixes, betitelt. Hier kommen sie mit Spanish Translation. Thank you. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war FS Blumbastik. FS Blumbastik kennt ihr eigentlich alle, das ist nämlich FS Blum alias Frank Schütke Blum, der eigentlich mit seiner Gitarre als FS Blum so richtig schön introvertierte, ja, Folktronic-Musik macht, wenn man das so sagen darf. Der zwar so ein bisschen die Elektronik, den Elektronikpark aufgepeppt hat bei sich zu Hause wahrscheinlich und jetzt, sag ich mal, auch ein paar Beats unterlegt bei seiner Musik und jetzt als FS Blumbastik unterwegs. Hat gerade eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Rhythms and Biscuits. Da hören wir gerade den Song Bleep. Jazz als nächstes mit Brian Auger, ein britischer, ja, Jazz-Fusion-Musiker, der in den 60ern, 70ern, 80er Jahren vor allen Dingen relativ erfolgreich war, mit diversen Bands auf Tour war. Und ja, von dem ist gerade eine, wie sagt man, Anthology, Back to the Beginning heißt die, mit natürlich Songs, die aus seinen früheren Zeiten stammen, das Ganze als Doppelalbum. Und bei diesem Song hier, Flash Failures betitelt, kann man Julie Driscoll hören. Und den Song kennt ihr alle natürlich, weil er eigentlich heißt Let the Sunshine In. Aber das verrate ich euch nicht. We stall, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing Song immer natürlich aus dem Musical Hair. Da heißt er dann Let the Sunshine In. Hier heißt er Flash Failures. Und am Gesang gerade war Julie Driscoll zu hören. Die ist bei relativ vielen dieser Songs an den Vocals dabei. Aber auch eine andere Julie mit Julie Tippetts zur späteren Phase sozusagen kann man hier hören. Aber auch Rod Stewart mal als Gastsänger, mit dem war früher viel auf Tour. Brian Auger war das von der Brian Auger Anthology Back to the Beginning. Wer auf Jazz und Orgelsound steht und ja, so ein bisschen alte, wie ich sagen, Big Band Tradition, aber das klingt schon manchmal so ein bisschen in die Richtung, der ist ja auf jeden Fall richtig aufgehoben. Hip und aktuell und nicht ganz so altbacken, das sind Tame Impala. but I know that I'll be happier, and I know you will too. Said I know that I'll be happier, and I know you will too. Impella ist das Projekt von Kevin Parker. Der kommt aus Perth, das ist liegt im Osten Australiens. Ansonsten ist er Musiker bei Bands wie Pond und auch bei Melody's Echo Chamber. Und der Tame Impella, das war damals irgendwie so sein Home Recording, sein Solo-Projekt. Inzwischen aber auch mit einer richtigen Band dabei, zumindest auf Tour. Wenn er Musik produziert, macht er das alleine in seinem Kämmerchen, an seinem Rechner und scheint dort irgendwie ein bisschen harmoniesüchtig zu sein. Die neue Platte Currents, das dritte Album von ihm, klingt ja natürlich irgendwie super gut produziert, aber auch ein bisschen zu gut produziert, zu viel Harmonie, zu wenig Ecken und Kanten. Ganz viele finden das ganz, ganz toll. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen so Album des Jahres bei vielen werden, vor allem auch bei den Kritikern. Ich finde allen ältere Scheiben dann irgendwie doch einen Tick spannender. Die neue Platte ist nicht schlecht, aber halt irgendwie auch ohne Überraschungen dabei. Genauso geht es mir mit The Maccabees, einer Band aus London. Sind zu viert, seit 2004 unterwegs und ja, haben vor kurzem ihre neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Marks to Prove It. Davon hören wir hier den Titelsong. Thank you. Marx, To Prove It, The Maccabees hörten wir. Marx, To Prove It, das ist das neueste Album dieser Band, welches ja eine ganze Menge eigentlich relativ belangloser Songs enthält und die dann auch noch irgendwie so ein bisschen auf, sag ich mal, Stadionrock hochgeputscht wurden von der Produktion her. Da hatte ich lieber mit Lou Barlow, dem Erfinder des Lo-Fi-Indie-Rocks, kann man eigentlich sagen, mit seinen vielen Projekten wie Centrido, Folk Implosion oder natürlich Sabado, ist zurück mit einem neuen Soloalbum. Lou Barlow einfach nur als Künstler. Das ist ja das zweite Mal, dass er in den 30 Jahren seiner Karriere eine Platte unter seinem eigenen Namen rausbringt. Brace the Waves heißt das Werk und hier kommt sein Song Pulse. I'm taking my pulse. Every day it feels out of control. Finding a way not to lose it, I'm saving my soul by confusing it, taking my pulse. Body and mind, don't they say, are so deeply entwined? And if I am greedy, while the poison still rages in me, I'm at war with my body. The night exaggerates, it tells me it's too late, and then manipulated by fear, find me here, taking my pulse. The day can deny, it can tell you that nothing. Blood in its eyes, and on the curtains it still shrugs and sighs, not for certain and it can deny. And I dream the same thing all night. I wake up with my heart beside me, but it's a good thing to be brought to my knees. Finally I'll be forced to ask for help, 'cause I can take on nature by myself. Finally, I'll be forced to ask for help, 'cause I can take on each other by myself. But it's not a fight, it's my body leaving. My, something's changing and growing in me. I'm no longer blind, and there's work to do, work till I die, till I'm a part of you, my. The night exaggerates and tells me it's too late, and then manipulated by fear, if you can change, that's great, but my habits hibernate, and when my beast awakes in a year, will you be here? Taking my pulse. Lou Barlow braucht nicht viel zu musizieren, eine Gitarre, manchmal auch eine Ukulele und natürlich seine Stimme. Daraus sind die meisten Songs gestrickt auf dem neuesten Album Brace the Wave. Lou Barlow hörten wir gerade mit seinem Song Pulse. Die nächste Künstlerin heißt Angel Dirardurian. Als Dirardurian, ja, ist sie sozusagen auf der Bühne unterwegs, hat mitgemacht bei den Dirty Projectors von 2007 bis 2012 und dann ist sie auch Mitglied bei Evitaires Projekt Slasher Flicks. Aber aus diesen Projekten ist sie jetzt so ein bisschen aus den Schatten gesprungen und hat ihr Debütalbum veröffentlicht als Dirardurian. Platte heißt The Expanding Flower Planet und ihre Einflüsse ganz klar, die Bands, bei denen sie spielt, vor allen Dingen die Dirty Projectors, kann man hier und da schon mal raushören. Hier kommt Dirardurian mit dem wundervollen, wundervollen Song A Beautiful Woman. The mother that birds what comes to shore.